Hilfe, ich hab voll die Twitteritis. Holt mich hier raus, schenkt mir Nugs oder nee, besser Nightmare. Fuck shit, fuck shit, fuck shit, fuck shit. 140 Zeichen lang sag ich was ich will, kümmer mich um Dreck, muss korrekt sein. Verdammt, unser Maul halten wir schon oft genug. Fuck shit, fuck shit, fuck shit, fuck shit. 140 Zeichen lang, 140 Zeichen lang. Warum twittern wir Menschen nur? Keiner hat ne Antwort. Morgens wird schnell getweetet, dann ist Kaffee, was sonst? Twitter, Twitter, Twitter. Ich kann nicht singen, tanzen oder anderes. Ich tweete trotzdem oder deswegen. Twitter, yeah.